alle haben. Das weiß ich nur zu gut. Und was du mit mir anstellst, das nimmt mir jeden Mut. Meistens heißt es warten, bis du mal endlich kommst. Und wenn du dann mal da bist, dann schlagst du dich nur aus. Alter, Spiele, wir spielen viel zu viele. Alter, Spiele, wir spielen viel zu viele. Spiele im Alltag, die keiner gerne mag. Spiele im Alltag, die keiner gerne hat. Wenn du sprichst, dann schreist. We'll be right back. Party, party, party, party, party, party, party, party, party.